das deutsche Land geht es hin. Gewandt durch das Haar streicht nun der Wind. Wir wollen beim Abendschein überm Felde sein, wo unsere Zelte sind. Die Sonne und sie, wo klinget das Lied, das Kraut am Wege steht. Die Wälder, die Höhen, sie sollen es sehen, dass vor uns die Fahne weht. Bye.